Jugendlicher Leichtsinn und Hochmut, dafür steht Ikarus. Als Sohn des Daedalus stürzte er ab, weil er trotz Warnung mit wächsernen Flügeln zu nah an die Sonne flog. Er symbolisiert den Wunsch, göttliche oder menschliche Grenzen zu durchbrechen. Um diese mythologische Figur geht es in der Orchesterszene Ikarus von Meinrad Schmidt. Und damit starten wir in die Sendung. Jaroslav Opela leitet die Bamberger Symphoniker. Thank you. Jaroslav Opela und die Bamberger Symphoniker mit der Szene für Orchester Icarus von Meinrad Schmidt. Markus Zahnhausen war eine zentrale Figur der modernen Blockflötenmusik. Ein Musiker, der nicht nur gespielt, sondern auch komponiert, gelehrt und die Entwicklung des Instruments geprägt hat. In der folgenden Aufnahme ist er zu erleben mit seinem Werk Klangreden, 12 Duette für Querflöte und Altblockflöte. Er übernimmt den Part der Altblockflöte, Querflöte spielt Ferenc Selim Bene. Thank you. Wir hörten das Werk Klangreden, 12 Duette für Querflöte und Altblockflöte von Markus Zahnhausen. Der Komponist musizierte in dieser Aufnahme zusammen mit Ferenc Selim Behne. Weiter geht's mit dem Werk Veränderungen, ein Konzert für Scheng und Orchester von N.J. Schneider. Wu Wei spielt in dieser Aufnahme das traditionelle chinesische Blasinstrument Sheng, begleitet von den Münchner Symphonikern. Dirigent Heiko Matthias Förster. Thank you. Thank you. ein Stück für das traditionelle chinesische Blasinstrument Sheng von N.J. Schneider, Veränderungen. Solist Wu Wei wurde begleitet von den Münchner Symphonikern unter Heiko Matthias Förster. Von der Sheng kommen wir jetzt zum Hackbrett. Im Concerto Bavarese hören wir jetzt von Berthold Hummel die Fantasia Poetica für Hackbrett und Viola. Es spielen Heidi Ilkenfritz Hackbrett und Dänisch Ludmani Viola. Thank you. Thank you. Heidi Ilgenfritz und Denis Ludmani spielten die Fantasia Poetica für Hackbrett und Viola von Berthold Hummel. Josef Suder wurde Ende des 19. Jahrhunderts geboren und war eine wichtige Figur im bayerischen Musikleben. Während viele seiner Zeitgenossen sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts der Avantgarde zugewandt haben, blieb er seiner eher traditionellen Tonsprache treu. Den Bass Keith Engen und die Pianistin Helga Sengeleitner erleben wir mit seiner Tritonus-Trilogie, mit den Liedern Verrat, Ein Traum und Ausklang. Ich taumele keuchend hin durch die Straßen, es schneidet der Wind mir ins Gesicht. Wer was zerschneidet mein Herz? Rieselt, was wir besaßen, erfrierend hinab die prangende Lust. Wer treibt so höllischen Scherz? Du bist es, die schneidet, du bist es, die scheidet, was du beeidet mit treulosem Mund. Bund, der uns erhoben, süß uns umwoben, hast du. und zerstochen, ach so gebrochen, schmählich vernichtet, zugrunde gerichtet, was ich gedichtet. Und weiter haste ich hin durch die Straßen und starr in die Flocken, um was wir besaßen, bewegt nicht so leicht, so bad es gewichst von Himmel zur Erde in Schmutz, ins Nichts. Doch um Maßen schrittst auf mich zu, des Grußes übergassen. Umstanden lang in stummen Oh, dich nimmer mehr von deinem Mund. Es war ein Traum, es war ein Traum, ein Traum. Ich wirklich bin, es löset alle Qual sich, alle Fehl. Und wer damit in meiner Barke fährt, vernimmt des Gold Stromes Rauschen füllt mit, wie wir es sich zur Harmonie verklärt, vermag nur dem da so manche Bahn sich lösen, der würgend ihm sein tiefstes Selbst umschließt und lächelnd in der Abkehr von dem Bösen die Seele in den Goldstrom sich Drei Lieder von Josef Suda, Verrat, ein Traum und Ausklang aus seiner Tritonus-Trilogie. Gesungen hat Keith Engen, am Klavier Helga Sengeleitner. Im Concerto Bavarese auf Bayern 2 folgt jetzt noch die Serenade für Flöte, Violine und Viola von Heinz Benker. Es musizieren Dieter Sonntag Flöte, Berthold Grötschel Violine und Klaus Kosban Viola. Thank you. Thank you. Dieter Sonntag, Berthold Grötschel und Klaus Kospan, zu erleben in der Serenade für Flöte, Violine und Viola von Heinz Benker.